Text 21. Über die Idiotie des Landlebens haben sich seinerzeit Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest mokiert. Ob freilich das Leben im globalen Dorf am Ende des 20. Jahrhunderts offener und weniger idiotisch ist, kann füglich bezweifelt werden. Überhaupt dürfte es ein großer Fehler sein, einen Zuwachs an Weltläufigkeit und Offenheit von der Ausdehnung der Reichweite des Denkens, Sprechens und Tuns auf dem Globus zu erwarten, schreiben Elmar Altvater und Birgit Mannkopf in Grenzen der Globalisierung. Johannes Jäger, Volkswirt und Forschungsassistent an der Abteilung für Stadt- und Regionalentwicklung an der Wirtschaftsuniversität Wien, darüber befragt, welche ökonomischen Konsequenzen die Idiotie des globalen Dorfes für die Länder der Peripherie haben. Ein Interview zur sozialen Lage der Länder des Südens unter den Bedingungen des derzeitigen Weltwirtschaftssystems. Könnten Sie uns eingangs bitte in einem kurzen historischen Abriss die relevanten Zäsuren in der sozialpolitischen Ausrichtung der Peripherie erläutern? In der Peripherie zeigt sich, dass bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts, also in den 1910er, 1920er Jahren, in einigen Pionierländern wichtige Fortschritte erzielt wurden. Da gab es erste Veränderungen im Bereich der Arbeitsgesetzgebung, erste Sozialgesetze wurden eingeführt. Eine große Veränderung oder ein wichtiger Aufbruch im Bereich der Sozialpolitik kam allerdings erst ab den 1930er, 1940er Jahren mit dem Umbruch des Wirtschaftssystems. Und zwar lässt sich in vielen Ländern in der Peripherie feststellen, dass durch den Zusammenbruch der exportorientierten Ökonomien mit der Weltwirtschaftskrise binnenorientierte Entwicklungsmodelle, bei denen auch der Entwicklungsstaat eine wichtige Rolle spielte, in den Vordergrund traten, und im Rahmen dieser binnenorientierten Entwicklungsmodelle gewann Sozialpolitik eine wichtige Rolle. Und da kam es zu, also in vielen Ländern, vor allem in den Ländern, die schon einen gewissen Grad der Industrialisierung aufweisen konnten, zu wichtigen Entwicklungen. Nicht zuletzt dank einer starken Arbeiterschaft, die sich auch für diese Verbesserungen im Bereich der Sozialpolitik einsetzte. Und dann ging's so, wurde diese Entwicklung stetig bis in die 70er Jahre, bis zum Anfang der 80er Jahre weiterentwickelt. Und da kam es dann zu einem klaren Bruch in der Entwicklung der Sozialpolitik. Und das lässt sich auch ganz klar in den Zahlen feststellen, dass etwa der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt in den meisten Ländern deutlich zurückgegangen ist. Das hängt primär mit dem Ausbruch der Schuldenkrise zu Anfang der 80er Jahre zusammen. Zwar ist da seit 1979 in den USA eine andere Geldpolitik eingeführt worden, die dazu führte, dass die Realzinsen des Dollars sehr, sehr hoch wurden, im Unterschied zu den Dekaden davor. Und diese hohen Zinsen führten gleichzeitig auch zu einem starken Anstieg des US-Dollars. Und die Länder der Peripherie waren vielfach relativ stark verschuldet an Betracht des günstigen Geldes, das sich da in den Dekaden davor geboten hat, was natürlich für die vernünftig, Schulden aufzunehmen. Und plötzlich kam es ihm da durch diesen Zinsanstieg und durch diesen Anstieg des Dollars zu massiven Problemen. Die Schuld wurde verteuert, der Abfluss von Schuldleistungen und Zinszahlungen von der Peripherie ins Zentrum war plötzlich viel, viel teurer. Und es war auch so, dass angesichts dieser Situation beinahe in einigen Ländern eine Zahlungsunfähigkeit drohte. Mit Mexiko kam es ja zum Ausbruch dieser Schuldenkrise. Daher wurden vom IWF zunächst und dann später auch von der Weltbank Maßnahmen ergriffen, um die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerländer in der Peripherie sicherzustellen. Es war nämlich so, dass eine Reihe von privaten Banken in den USA viele Gelder speziell in Lateinamerika hatten, und wenn die eben nicht zurückgezahlt worden wären, hätte in den USA eine Bankenkrise gedroht. Und um das zu verhindern, hat man makroökonomische Maßnahmen ergriffen, die die Wirtschaften in den Schuldnerländern so veränderten, dass dieser Abfluss der höheren Zinszahlungen, der höheren Schuldrückzahlungen an die Zentrumsstaaten gewährleistet blieb. Und eine dieser Maßnahmen bestand eben darin, die Sozialausgaben einfach zu kürzen und das Geld, das damit frei wurde, für die höheren Zinszahlungen, für die höheren Schuldtilgungen an das Ausland verwenden zu können. Und da kam es zu einem sehr markanten Bruch in der Sozialpolitik. Es wurde einfach quer durch gekürzt. Natürlich wurden da eben dann innenpolitisch immer die schwächeren Gruppen zuerst gekürzt. Diese Entwicklung, die in den Ländern der Peripherie auch mit einem starken wirtschaftlichen Rückgang einherging, also die Länder wurden ärmer, die Leute wurden ärmer, und gleichzeitig stiegen aber nicht die Sozialausgaben, um das zu kompensieren, sondern die Sozialausgaben wurden noch dazu gesenkt. Also das ist die Situation, die wir in den 80er Jahren haben. Wo sind die relevanten Zäsuren in der sozialpolitischen Ausrichtung der Peripherie? Gegen Ende der 80er Jahre wurde da natürlich auch dann international auch von NGO-Seite die Kritik an dieser Politik des IWFs und der Weltbank sehr laut. Und man musste dem irgendetwas entgegensetzen, und da wurde dann ein neues sozialpolitisches Konzept entwickelt. Das alte sozialpolitische Konzept, also von 30er, 40er Jahren bis zum Beginn der 80er Jahre, war eben weitgehend darauf orientiert, dass für die gesamte Arbeiterschaft, zumindest im formalen Bereich, wichtige soziale Einrichtungen errichtet wurden, also zum Beispiel Pensionssystem, Gesundheitssystem und so weiter. Und mit dieser neuen Politik, die von der Weltbank propagiert wurde, die unter dem Titel der Armutsbekämpfung fungierte, kam es da eben zu einem radikalen Umbruch. Anstatt allen Sozialleistungen zur Verfügung kommen zu lassen, wollte man jetzt nur mehr den sozial Schwächsten und den Ärmsten Sozialleistungen zur Verfügung stellen. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze natürlich eigentlich sehr, sehr attraktiv. Man denkt sich, na, die Gelder, die Knappen, die sollen doch wirklich den Ärmsten zur Verfügung gestellt werden, und da sollen sich nicht auch Mittelschichten daran bedienen. Wenn man das aber sich genauer anschaut, muss man diese Form der Armutsorientierung als einen klaren sozialpolitischen Rückschritt bezeichnen. Diese Armutsorientierung erinnert nämlich auch sehr, sehr stark an die fürsorgeorientierte Politik, die es noch bis, also zu Ende des 19. Jahrhunderts, zu Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat, wo einfach karitativ von der Kirche oder teilweise auch dann von staatlichen Institutionen für die ärmsten Leute, für Bettler und so weiter, Almosen gegeben wurden. Und diese neue Politik der Armutsorientierung, die ist eigentlich wieder ein Zurück zu vor 100 Jahren, wo man einfach nur mehr den Ärmsten Almosen gibt, allerdings auch eine generelle Umverteilung zwischen Ärmeren und Reicheren abzugehen. Und das ist natürlich schon ein massiver Rückschritt, die Verabschiedung vom Ziel einer generellen Umverteilung, eines Ausgleichs der Lebenschancen, wie es eben auch in der Peripherie zwischen 1930 und 1980 gang und gäbe war. Diese Armutsorientierung, das zeigt sich auch in empirischen Studien, auch in Ländern im Zentrum, zum Beispiel in England, führt eben dazu, dass in Zukunft weniger Gelder insgesamt für Sozialausgaben zur Verfügung stehen. Das hängt damit zusammen, dass wenn nur mehr die Ärmsten von Sozialleistungen profitieren, die Mittelschichten weniger gewillt sind, über Steuergelder überhaupt Sozialdienstleistungen oder soziale Leistungen zu finanzieren, weil sie ja niemals davon profitieren, sondern weil das immer nur die ganz Armen sind und zu dieser Gruppe gehören sie ja nicht. Dieses zunehmende Desinteresse auch der Mittelschichten an Sozialleistungen oder Sozialleistungen zu finanzieren, führt einfach dazu, dass die Steuern, die dafür eingehoben werden und auch die Abgaben und damit auch die Gelder, die dafür zur Verfügung stehen, geringer werden und damit eigentlich in Summe weniger umverteilt wird und auch die Armen weniger bekommen als im alten Modell. Ich habe da näher die zwei Länder Chile und Uruguay in Lateinamerika untersucht bezüglich des Wandels der Sozialpolitik und da habe ich eben festgestellt, dass in Chile, dem Land, das berühmt ist für eine radikale neoliberale Transformation der Wirtschaftspolitik und der Sozialpolitik und eine starke Armutsorientierung, dass in diesem Land die Umverteilung der Sozialpolitik von Mittelschicht zur Unterschicht geringer ausfällt als in Uruguay, einem Land, das nach wie vor weitgehend relativ stark an dem traditionellen Muster der Sozialpolitik festhält. Das zeigt, dass eine Politik, die auf Armutsorientierung konzentriert ist, sogar für die Armen schlechter ist als eine universalistisch konzipierte Politik. Und das, glaube ich, gibt schon zu denken, wo es ja auch bei uns in Richtung Armutsorientierung geht. Das ist halt unter dem Titel erhöhte Treffsicherheit im Sozialsystem. Und das sind eben die Schlagworte. Und diese Entwicklungen sind sehr bedenklich. Und ich meine, dass eben da noch zu wenig Widerstand geleistet wird, beziehungsweise zu wenig Bewusstsein darüber vorhanden ist, wie bedenklich diese auf den ersten Blick attraktive Armutsbekämpfung eigentlich ist. Und wer sind die neuen und wesentlichen Akteure, die die Sozialpolitik in der Peripherie beeinflussen? Das sind die Bretton Woods-Zwillinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, um das internationale Finanz- und Währungssystem zu koordinieren und sicherzustellen. Sie sind eigentlich eben daher gar keine so neuen Akteure und es lässt sich eben feststellen, dass bis 1973 dieses nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtete internationale Finanzsystem, das in der Regel auf relativ stabilen Wechselkursen basierte, gut funktionierte. Ab 1973 wurden dann diese flexiblen Wechselkurse eingeführt und damit kam es dann auch zu verstärkten internationalen Schwankungen der Währungen und auch zu ersten Finanzkrisen, wo eben IWF und Weltbank dann stärker einspringen mussten. Die Arbeitsteilung zwischen den beiden Organisationen ist die, dass der IWF sich darauf konzentriert, Stabilisierungspolitik zu machen. Das heißt, wenn irgendein Land, das aktuell Zahlungsbilanzprobleme hat, wie zum Beispiel im Moment Argentinien, eben Schwierigkeiten hat und nicht mehr genug ausländische Devisen hat, um Importe bezahlen zu können oder um zu gewährleisten, dass das hereingekommene Auslandskapital wieder abziehen kann, dann holt man sich eben einen Kredit vom IWF. Und die Weltbank ist eher nicht so die auf diese Notfälle spezialisiert, sondern beschäftigt sich eher mit längerfristiger Entwicklung, wiewohl natürlich auch im Zentrum der Weltbankpolitik eine neoliberale Ausrichtung und Strukturierung der Ökonomien in der Peripherie steht, weil eben in der gegenwärtigen Entwicklung des Kapitalismus diese Form der Wirtschaftspolitik und auch der Sozialpolitik in der Peripherie für Kapitalien, die im Zentrum verortet sind, die profitabelste Form darstellt. Da werden einfach die Ökonomien so zugerichtet, wie man sie für die Zentrumsstaaten braucht. Und das ist auch ganz interessant, je nachdem, wie sich die Bedürfnisse in den Zentrenstaaten ändern, ob wir jetzt etwa viel überschüssiges Kapital haben oder weniger. Genauso werden auch die Wirtschaftspolitiken in den Zentrumsstaaten angepasst. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Peripherie ist vielfach ein Spiegelbild oder Ausdruck der Interessen des im Zentrum verorteten Kapitals, primär natürlich des US-amerikanischen Kapitals und da auch wieder der Fraktion des Finanzkapitals, das ist die, die eigentlich da die wichtigste Rolle spielt. Und diese Interessen werden primär eben über Weltbank und IWF in die Länder des Südens hineingetragen. Gut, der IWF hat ja erst seit ganz kurzem, seit 2-3 Jahren, eine Aussage und eine Meinung zur Sozialpolitik und betätigt sich auch in diesem Geschäftsfeld. Vorher hat er sich da eigentlich sehr zurückgehalten. Und wie ich es eben vorher schon kurz angesprochen habe, die Politik der Weltbank, und das würde ich fast als Weltbankerfindung oder Erfindung im Umkreis der Weltbank definieren, ist eben diese Konzentration auf die Armutsbekämpfung, die gegen Ende der 80er Jahre propagiert wurde, weil eben die Kritik an der Weltbankpolitik, an der Strukturanpassungspolitik so stark war, dann musste man auch sozialpolitisch etwas vorzeigen. Und es ist ja nicht so, dass alle Projekte zum Beispiel, die die Weltbank finanziert, schlecht wären. Da sind sehr, sehr viele gute und interessante Projekte dabei. Nur das ist so, dass auf dieser Mikro- oder Projektebene etwas Schönes und Nettes entwickeln, ist ganz gut, wenn man aber gleichzeitig auf der Makroebene die gesamte Wirtschaftsstruktur zerstört und die Verteilung der Einkommen so umstellt, dann sind eben im Vergleich die kleinen Projekte, die immer da vorgezeigt werden, nur Peanuts und dienen eigentlich mehr der Legitimation der Weltbank als Institution und der Liberalisierungspolitik, als dass sie wirklich im Land etwas verändern. Die wichtigeren Veränderungen für das Land, für die Menschen, die liegen eben in dieser Makropolitik. Sie führen oder sie tragen zu einer stärkeren Polarisierung in den Ländern des Südens bei, anstatt eben eine generelle Umverteilung innerhalb der Gesellschaft durch die Sozialpolitik zu bewerkstelligen, geht man eben von diesem Gedanken ab und man verwendet Sozialpolitik nur mehr als Armenfürsorge, um soziale Krisenherde treffsicher zu beruhigen und andere soziale Problemfälle flexibel anzugehen. Aber es geht eben nicht mehr darum, im Sinne einer breiteren, gerechteren Entwicklung dazu etwas beizutragen, sondern es ist die Entwicklung in der Sozialpolitik geht eben nur mehr in die Richtung Fürsorgepolitik, die ärgsten Spitzen der sozialen Probleme wegnehmen will. Und das ist ja eigentlich auch nicht etwas sehr, sehr Neues. Das sind ja alte liberale Vorstellungen und Forderungen, die ja seit jeher einen großen Feind im Wohlfahrtsstaat, auch im peripheren Wohlfahrtsstaat gesehen haben und die eben in liberaler Manier nur die ganz argen Probleme beheben möchten und den Rest dem freien Markt und damit der kapitalistischen Marktlogik überlassen wollen. Handelstheorie verspricht Wohlstand und Wachstum für alle Länder, sofern der internationale Handel keinen politischen Beschränkungen ausgesetzt ist. Und die These vom Trickle-Down besagt, dass man die Pferde füttern müsse, damit die Spatzen auch etwas abbekommen. Und so sind alle Teilnehmer am Welthandelssystem nach der Deregulierung des Welthandels besser dran als zuvor, wenn es den reichen Ländern gut geht. Aber welche Konsequenzen hat dieser Zynismus wirklich für arme Länder? Die Debatte um Freihandel versus Protektion ist ja schon viele hunderte Jahre alt und sie schlägt einmal eher in diese Richtung aus, einmal eher in eine andere Richtung, und das hängt natürlich auch immer von der Frage ab, welcher Akteur gerade davon spricht, ob man Freihandel haben möchte oder nicht. Die USA zum Beispiel haben bis lange im 19. Jahrhundert eine Protektionspolitik verfolgt und sehr sich gegen Freihandel ausgesprochen, weil eben ihre Ökonomie eine nachholende Ökonomie war im Verhältnis zur englischen Ökonomie. Und für nachholende Ökonomien, wie sich eben gezeigt hat, auch empirisch, es durchaus sinnvoller ist, mit Schutzzöllen Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, um die eigenen Industrien weiterbringen zu können. Und das Problem, das wir eben jetzt mit dem Freihandel haben, dass die Industrien in der Peripherie eben zwischen 1930 und 1980 weitgehend aufgebaut wurden, vielfach wieder zerstört werden und die Länder wieder zu einem wirtschaftlichen Spezialisierungsmuster zurückgedrängt werden, das eben im 19. Jahrhundert oder bis zum Zweiten Weltkrieg herauf dominant war, wo sie einfach nur mehr wieder auf Agrarexport, Rohstoffexportorientierung getrimmt werden und wo es weniger möglich wird, die eigenen Industrien, die eigenen Kapazitäten der Wirtschaft zu entwickeln. Und insoweit ist natürlich Freihandel ein massives Problem, sondern da wären Regulierungen sehr, sehr wichtig. Wo es aber im Moment, glaube ich, noch drängender wäre, das ist im Bereich des Geldes. Es zeigt sich ja mit der Asienkrise und jetzt mit Argentinien und so weiter, dass durch diese kurzfristigen Finanzströme, die ja bis Anfang der 80er Jahre zum Beispiel gar nicht gab, weil das eben keine freien Märkte waren, sondern weil man da jeweils eine Ausfuhr- oder Einfuhrgenehmigung für Kapital auch braucht. Es gab massive Kapitalverkehrskontrollen, dass diese mittlerweile auf Druck natürlich der Zentrumsstaaten liberalisierten Finanzmärkte massiv zu einer Destabilisierung der Länder beitragen. Es ist nämlich so, dass diese kurzfristigen Finanzströme, wie eben der Name schon sagt, sehr, sehr volatil sind und sie können die Entwicklung in einzelnen Ländern sehr, sehr stark aus der Bahn werfen. Und da ist dann in den 90er Jahren sind diese Finanzströme in die Peripherie massiv gewachsen und jeder, der ein bisschen mit der makroökonomischen oder wirtschaftlichen Mechanik vertraut ist, der weiß, dass eben so ein hoher Wechselkurs nicht ewig aufrechterhaltbar ist, beziehungsweise nur dann, solange dieser Zustrom an Geldern funktioniert. Aber die Gelder kommen ja nicht nach Argentinien, um dann dort ewig zu bleiben, sondern die kommen nach Argentinien, um auch Gewinnrückflüsse, Zinsrückflüsse und so weiter wieder einfordern zu können, und die können auch wieder weggehen. Und diese Situation ist natürlich in höchstem Maße instabil, und es war ja schon viele Jahre vorher absehbar, wohin diese Politik führen wird, eben zu massiven Problemen im Land, weil die Länder dann die internen Zinsen immer höher und höher setzen müssen, um weiterhin diesen Zustrom von Auslandskapital aufrechtzuerhalten. Und diese hohen Zinsen wirken sich im Inland natürlich desaströs aus, weil kein Unternehmen mehr einen Kredit aufnehmen kann, um eine Investition zu machen, weil einfach die Zinsen zu hoch sind und es kaum Investitionen gibt, die so rentabel sind. Und damit wird die Wirtschaft massiv abgewürgt. Eine Regulierung dieses Finanzkapitals, die eben diese Zuströme auch stärker kontrollieren würde, würde massiv die Situation der einzelnen Länder verbessern. Das ist möglich auf Länderebene. Das ist ganz interessant, dass genau in Chile, eigentlich dem neoliberalen Paradeland, diese Kapitalverkehrskontrollen schon seit längerem eingeführt sind, in gewisser Hinsicht, also ganz vorsichtig und rudimentär für kurzfristiges Kapital, aber immerhin haben sie doch auch dazu geführt, dass im Zuge der Asienkrise in Chile im Vergleich eigentlich die Entwicklung relativ gut das verkraftet hat und relativ wenig negative Einflüsse durch die Asienkrise hinüberschwappen konnten. Aber es kann sicherlich nicht das Ziel sein, solche Regulierungen im Finanzbereich auf Länderebene durchzusetzen, sondern da wären internationale Vereinbarungen notwendig. Und das würde meiner Ansicht nach massiv die Entwicklungspfade in den Peripherien stabilisieren. Jetzt ist es eben so, dass durch den Zustrom von flexiblem Kapital einmal ein ganz, ganz hohes Wachstum ist und dann bricht es wieder ganz stark ein und dann ist wieder ein hohes Wachstum und bricht es wieder stark ein. Und diese ganz starken Fluktuationen, die hat es eben auch bis zu den 1920er, 1930er Jahren interessanterweise gegeben, waren dann mit einer massiven Regulierung des internationalen Finanz- und Handelssystems viel, viel geringer und die gibt es eben jetzt auch wieder mit diesen starken Ausschlägen. Und da müsste man, das wäre zumindest eine politische Forderung, die Frage ist natürlich, inwieweit solche Sachen gegen massive Interessen durchsetzbar sind, eine Regulierung in diesen Bereichen fordern. Und wie wirkt sich neoliberale Politik in den Industriestaaten aus? Die ersten Länder waren ja England und die USA. Die neoliberale Politik musste in Industrieländern zu Anfang der 80er Jahre implementierten. Eine wichtige Auswirkung, die wir jetzt zum Beispiel in Europa noch sehen, ist diese andere Form der Regulierung des Geldes. Im alten Modell bis zu den 80er Jahren war das Geld eben so reguliert, dass die realen Zinssätze relativ niedrig waren und damit die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum tendenziell stark gefördert wurde. Und jetzt durch diese neoliberale Regulierung des Geldes, die nur mehr darauf abzielt, möglichst Inflation zu vermeiden, wird das Wachstum tendenziell gedämpft und der Transfer von produktiver Ökonomie hin zum Finanzsektor ist auch zu beobachten und führt einfach dazu, dass das Wachstum tendenziell langsamer ist und dieses langsamere Wachstum trägt sehr wesentlich zur höheren Arbeitslosigkeit bei, die wir zum Beispiel in Europa nach wie vor beobachten können seit den letzten 20 Jahren. Und es sind eben gerade diese neoliberalen Politikmuster in den Zentrumstaaten, die auch hier eben dann zu Verteilungsproblemen führen. Es kommt zu einer Deregulierung im Arbeitsbereich. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Das ist bei uns noch relativ wenig fortgeschritten, also in Deutschland oder in Österreich, in England oder in den USA, aber relativ weitgehend. Und das führt einfach dazu, dass es anstatt eines Ausgleichs der Lohneinkommen zu einer stärkeren Ausdifferenzierung kommt und die Ungleichverteilung zwischen denen, die viel verdienen und denen, die weniger verdienen, wird damit viel stärker und es kommt zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft und man spricht ja schon seit längerem von dieser Zweidrittelgesellschaft, wo ein Drittel es irgendwie nicht mehr schafft, da dazu zu gehören, weil eben das Einkommen viel, viel niedriger ist und das hängt auch zentral mit dieser neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik zusammen. Und ist aufholende Entwicklung im Rahmen der derzeitigen Weltwirtschaftsstruktur, die auch umfassende Umverteilungsmaßnahmen impliziert, überhaupt möglich? Ich meine, es gibt schon teilweise Wachstum, nur zeigt auch dieses Wachstum, dass es in der Peripherie gibt, dieses Muster, dass da kleine Sektoren wachsen, das heißt, ein kleiner Teil der Bevölkerung profitiert vom Wirtschaftswachstum, während ein großer Teil der Bevölkerung einfach irgendwie marginalisiert wird, neben diesem System liegt und von den positiven Auswirkungen des Wachstums eigentlich nichts mitkriegt oder nur die negativen Auswirkungen zu tragen hat, wie negative Umweltauswirkungen, die sich eben mit verstärktem Wachstum ergeben. Aber ich meine, generell die Frage, inwieweit im aktuellen Kontext der neoliberalen internationalen Regulierung der Ökonomie aufholende Entwicklung möglich ist, würde ich meinen, dass das nur sehr, sehr, sehr schwer möglich ist und also dass im Vergleich zu früher die Chancen wesentlich geringer sind, weil einfach diese Form der Regulierung weniger die Interessen der Länder der Peripherie zur Geltung kommen lässt, als die fixe Regulierung zwischen 1930 und 1980, wo es eben eine Reihe von solchen Erfolgsgeschichten gibt und wo sich die auch abgezeichnet haben, wie eben zum Beispiel die ganzen asiatischen Tigerstaaten, die sind ja auch vor allem damit zu erklären, dass in diesem Kontext in den 50er, 60er und 70er Jahren der massiven Regulierung, der Kapitalverkehrskontrollen, der Abschottung im Finanzbereich eine Entwicklung oder eine Wirtschaft entstehen konnte, die dann, als eben international die Regulierungen abgebaut wurden, relativ wettbewerbsfähig war und da bestehen konnte und da auch weiter gut mitmachen kann. Aber für Länder, die weiter unten stehen, also die jetzt noch Schwellenländer sind oder sogar darunter, würde ich glauben, dass die Entwicklungschancen relativ pessimistisch einzuschätzen sind. Sind Entwicklungsperspektiven angesichts der festgefahrenen globalen Strukturen überhaupt denkbar? Ein wichtiger Punkt wäre es natürlich schon auch, dieses aktuelle Wirtschaftsregime als neoliberales Regime und als eine von vielen Möglichkeiten, wie Wirtschaft und Gesellschaft ausschauen kann, zu begreifen und nicht als natürlich und gutgegeben, also die Globalisierung, die ist nicht etwas Natürliches, sondern die wurde über nationale Gesetze durchgesetzt und beschlossen, sondern dass man eben ganz klar feststellt, dass das nur eine Möglichkeit ist, von der manche profitieren, tendenziell die Reicheren, und eben ein großer Teil eher schlechter gestellt ist damit, dass man auch andere Formen der Entwicklung durchsetzen könnte, bei der auch die Mehrheit profitiert. Und da wäre eben in Kombination mit nationalen Regulierungen und internationalen Regulierungen durchaus eine Alternative denkbar. Die Frage ist eben immer nur, inwieweit ist das politisch durchsetzbar, und um so etwas politisch durchzusetzen, ist es ganz einfach wichtig, diesen Anspruch des Neoliberalismus, dass das das einzig Wahre und das einzig Mögliche ist, zu diskreditieren und einfach festzustellen, dass man eine andere Welt auch haben kann und die auch besser sein kann und das auch in die Köpfe der Menschen wieder hineinzubringen. Das ist aber, würde ich glauben, nicht sehr einfach, weil auch dieser plumpe Neoliberalismus, wie er in den 80er Jahren vorhanden war, wo man einfach gesagt hat, Sozialausgaben kürzen, alles liberalisieren und so weiter, der, würde ich meinen, ist mittlerweile auch passé. Vielmehr kommt der Sozialliberalismus auch bei uns unter einem neuen Deckmäntelchen des Sozialliberalismus, wie es eben auch insbesondere jetzt in England praktiziert wird, wo man durchaus auch die sozialen Aspekte hervorstreicht, die allerdings sich um Armutsorientierung und Treffsicherheit ranken. Das heißt, dieses nicht mehr, das ist generelle Nein sagen gegenüber der Sozialpolitik, sondern eine neue Form der Sozialpolitik, wie sie eben auch in der Peripherie praktiziert und gefordert wird, diese Armutsorientierung, die ist auch eine Form der Sozialpolitik, wie sie bei uns in den Zentrumsstaaten zunehmend gefordert wird und kommt. Und diese Form der Sozialpolitik trägt natürlich in einem ersten Zug dazu bei, die Legitimation dieses neoliberalen Wirtschaftssystems zu heben. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, diese Form der Sozialpolitik als das zu brandmarken, was sie eben ist, rein der Versuch, ein ungerechtes Wirtschaftssystem zu stabilisieren und die Einführung eines alternativen Wirtschaftssystems zu verhindern. In der Vergangenheit haben sich neue soziale Bewegungen gegen die neoliberale Weltwirtschaft gebildet. Was können und wollen diese Protestbewegungen erreichen? Diese neuen sozialen Bewegungen, allen voran ATTAC oder Raison d'Agir, halte ich für eine sehr, sehr wichtige und interessante soziale Bewegung. Endlich, möchte ich sagen, tut sich wieder etwas. Und soweit ich das verfolge, sind die Ziele zum Beispiel von ATTAC stärker auf die Ökonomie ausgerichtet, und es geht eben vor allem um die Regulierung der Finanzmärkte, aber auch um eine Reihe anderer Forderungen. Im Bereich der Sozialpolitik konkret fällt mir nur ein, diese kritische Haltung auch gegenüber den Pensionsfonds, wo es ja auch zu einer Privatisierung der Altersvorsorge kommt. Also es ist wahrscheinlich bei uns in Europa der zentralste Veränderungsschritt in der Sozialpolitik, der vorgenommen wird, weil eben die Pensionsvorsorge quantitativ mit Abstand der größte Brocken im Sozialbudget ist. Also das ist das Wichtigste überhaupt. Und das wird eben nicht mehr nach dem Umlageverfahren, sondern eben schon wie in Deutschland teilweise eingeführt, nach einem Kapitaldeckungsverfahren organisiert. Und das wird eben von den Finanzmärkten primär gefordert, weil da mehr Kapital nachkommt, das man auch wieder gut verwenden kann und weil das auch dieser stetige Kapitalnachschub von solchen Pensionsfonds einfach auch dazu führt, dass die Nachfrage zum Beispiel auf den Aktienmärkten stetig ist und die Kurse weiter in die Höhe getrieben werden. Und da finde ich es schon sehr wichtig, dass da eben auch zum Beispiel der DAG ganz dezidiert gegen diese Pensionsfonds argumentiert und wie man das jetzt im Zuge dieser Proteste auch wahrnehmen kann, werden diese sozialen Bewegungen auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Die Frage ist nur, inwieweit sich dann wirklich Veränderungen ergeben werden und ob diese sozialen Bewegungen nicht allzu früh erlahmen, das heißt, inwieweit sie sich stabilisieren können und inwieweit es ihnen wirklich gelingt, sich nicht vereinnahmen zu lassen über Gelder für irgendwelche Projekte, die dann von Institutionen vergeben werden, die eben die neoliberale Politik vorantreiben, wie das in der Vergangenheit bei vielen NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen der Fall war. Aber es ist einfach die Gefahr, dass wenn man sieht, dass wenn in wenigen Jahren nicht besonders viele Veränderungen erreicht werden können, dass dann das Engagement nachlässt und das wäre problematisch. Also es wäre wichtig, da eine Kontinuität zu erlangen und auch massiv sich, glaube ich, im Bereich der Sozialpolitik zu überlegen, welche Forderungen sind denn dafür bei uns angebracht und auch die Analyse noch ein bisschen voranzutreiben und zu schauen, was ist denn das, was da im Bereich der Sozialpolitik und passiert und welche Gegenmaßnahmen müssten da ergriffen werden. Und wichtig, glaube ich, ist immer nur, dass man eine Vereinnahmung dieser sozialen Bewegungen versucht zu verhindern und das dazu gehört eben auch, dass man gegenüber einer Professionalisierung von sozialen Bewegungen sehr kritisch ist. Weil wie sich auch gezeigt hat mit vielen Umwelt-NGOs oder Umweltbewegungen, ist es dann in den 80er Jahren vielfach zu einer Professionalisierung gekommen. Da sind dann Leute angestellt und diese Leute haben dann gleich wieder andere Interessen, sprich die müssen sich auch darum kümmern, dass ihr Job weiter besteht. Und dann sind diese Institutionen gezwungen, mehr und mehr einfach auch Projekte anzunehmen, die weniger mit ihren ursprünglichen ideologischen Forderungen zu tun haben, sondern die einfach dazu dienen, um die NGOs aufrechtzuerhalten, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen NGOs zu sichern. Und damit verloren auch die Umweltbewegung in wichtigen Punkten ihre Schlagkraft, weil sie einfach braver und zahmer geworden sind, weil nur so können weiter Projekte akquiriert werden. Und diese Gefahr besteht natürlich bei jeder sozialen Bewegung und das würde ich eben auch befürchten, zum Beispiel bei ATTAC, wiewohl ich es da im Moment für nicht sehr wahrscheinlich halte, weil der Grad der Reflexion doch sehr, sehr hoch ist und da diese Probleme, glaube ich, auch gesehen werden. We'll be right back. Die mehrmals angesprochene Perspektive, nicht eine Alternative zum, sondern einer alternativen Regulierung des heutigen Weltmarktes, wie sie von Attac und auch anderen Proponentinnen der Antiglobalisierungsbewegung vertreten wird, erscheint uns als doch etwas handzahme, vielleicht sogar in der derzeitigen ökonomisch labilen Situation als ganz zu Pass kommende Forderung. Sind hier nicht Propheten unterwegs, die mit der Idee hausieren gehen, man könnte die gesellschaftlichen Verhältnisse gerecht regulieren oder einfach umdenken? Natürlich wäre ein Umdenken wichtig, aber wenn ich mir eben die Geschichte anschaue, passiert ein Umdenken nie aus Erkenntnis oder es gibt nie jemand etwas ab, freiwillig, sondern das passiert eigentlich immer nur auf massiven gesellschaftlichen Druck. Und ist die Forderung, dass die Industrieländer weniger ökologische Ressourcen auch verbrauchen dürfen, die ist gut und wichtig, die wird allerdings meiner Meinung nach zu sehr, sehr wenig nur führen. Und die Industrieländer werden nur dann weniger Ressourcen verbrauchen, wenn es anderen Kräften gelingt, ihnen die Ressourcen streitig zu machen und wenn sich diese Interessen durchsetzen. Und das ist natürlich angesichts der Machtverhältnisse zwischen Nord und Süd zum Beispiel eher nicht sehr wahrscheinlich. Das Interview mit Johannes Jäger führte Eva Hrubi. Die technische Gestaltung bewerkstelligte sie zusammen mit Markus Zingerle. Thank you.